Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Hallo, ich habe mal wieder einen Interviewpartner. Geil. Das war mega, mega, mega geil. Mach ich mal wieder. Ich glaube, wir haben vergessen, dich vorzustellen. Wie heißt du überhaupt? Ich bin Steffi Roth und komme aus Lindewitt. Was hast du heute vorgehabt? Ich war heute Morgen Tandem-Fallschirmspringen und das war super. Kann ich nur empfehlen. War es dein erster Flug? Ja, das war mein erster Sprung, mein dritter Flug sozusagen, weil geflogen bin ich ja schon. Womit? Mit der British Airways nach England rüber und zurück. Ja. Auch cool. Ja, absolut. Also, da muss man auch mal gemacht haben. Aber Tandem-Fallschirmspringen, das war echt, das muss man mal gemacht haben. Ja, und wie gesagt, das ist nur empfehlenswert und war super geil, kann man nur sagen. Ja. Wie bist du da auf die Idee gekommen, das zu machen? Ja, ich bin durch meinen Freund auf die Idee gekommen und seine beiden Schwestern, die sind ja auch schon gesprungen, quasi Malis. Ja, ich. Absolut. Ja, und wie gesagt, mir wurde gesagt, dass Achterbahnfahren schlimmer ist und das habe ich auch erst vor kurzem gemacht und es ist wirklich so. Danach war mir richtig schlecht und heute war alles gut. Mir war nicht schlecht, na klar, ein bisschen käsig, aber trotzdem war es mehr geil und das Adrenalin, das sprudelt immer noch in mir. Ja, ich hatte das auch noch ein paar Tage danach gut. Hast du dich irgendwie vorbereitet für heute? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ganz normal ins Bett gegangen, ganz normal eingeschlafen, heute Morgen auch ganz normal aufgestanden. Aber so ein bisschen aufgeregt wurde ich dann, als wir am Flugplatz ankamen und wo wir dann nach hinten gerufen worden sind und dann uns fertig gemacht haben. Ja, da wurde ich dann ein bisschen nervöser. Aber als das Flugzeug nach oben gegangen ist, ja, da war ich dann ein bisschen entspannter. Beim Rausspringen war es ein bisschen komisch, aber danach war es einfach nur noch super. Ja. Wie war es im Flugzeug? Ja, ein bisschen laut, weil durch dieses Gedröhne von der Maschine, aber mein Tandem Master und ich haben es ein paar Mal angeguckt und immer nur, ja, wir machen das und ja, das war doch super. Habt ihr euch dann viel unterhalten? Nee, eher weniger. Nur haben uns so angeguckt und angelächelt, das war es eigentlich. Und er hat dann noch mal ein paar Anweisungen gegeben, bevor wir gesprungen sind. Das war's. Ja, am Boden gibt's ja auch Anweisungen. Musstest du dich hinlegen? Nee, gar nicht. Das hat er mir alles im Stehen erklärt, wie ich mich vorzubeugen habe, wie ich die Beine hochnehme beim Landen und wie ich, wenn wir rausspringen, wie ich das Hohlkreuz machen soll, da sagt er immer kuscheln. Kuscheln? Ja, weil ich mich mit dem Kopf ganz nach hinten an seinen Brustkorb angelehnt habe. Ja, ja, jeder Tandemmaster macht das anders. Ich war ja auch einmal da musste ich auch auf dem Boden mich einmal hinsetzen. Beim anderen Tandemmaster nicht, da hat er das auch so erklärt. Mhm. Ja. die Landung wollten wir ja ursprünglich schön fotografieren. Das hat nicht geklappt. Kannst du uns erklären, warum? Ja, weil bei 5 Meter Höhe, da hat er dann überlegt, bevor er in einen anderen Tandem reinspringt, bevor 4 Tote auf dem Boden landen, sind wir deswegen ein bisschen weiter außerhalb vom Flugplatz auf einem Acker gelandet. Quasi neben der Schnellstraße. Ah, okay. Lag das daran, dass das Flugzeug zu weit rüber geflogen ist oder einfach der zeitweise viele in der Maschine waren? Das war eher zeitweise zu viele in der Maschine, würde ich behaupten. Weil im ersten Flug habe ich gezählt 25 Personen, die zum Flieger hin sind. Weißt du, wie viele bei dir drinne waren? Nee, das weiß ich leider nicht mehr. Das war, wie gesagt, da waren viele Köpfe und ich bin ja auch als letztes rausgesprungen. Ich war dann nachher doch ein bisschen aufgeregt, dass ich eben die Leute nicht mehr gezählt habe. Ich habe nur noch, Petra ist ja mit mir gesprungen und auf die habe ich nur ein bisschen geachtet. Wir haben uns nochmal die Hände gereicht und ja nochmal guten Flug gewünscht. Aber wie viele wirklich jetzt im Flugzeug waren, weiß ich nicht mehr. Jo. Oha, nach dem Schnacken da habt ihr so viel noch drüber erzählt, wie was wo war. Das wollte ich mir alles merken zum Fragen. mir fällt das gar nicht mehr so ein, was ich noch alles wissen wollte. Dir war nach dem Landen nicht schlecht? Nein, absolut nicht. Überhaupt nicht. eher so Euphorie war da. Das Adrenalin, das sprudelt immer noch in mir, wie gesagt. Also überhaupt nicht schlecht. Ich konnte sogar gerade was essen. Also, ne, das hätte ich auch am Anfang nicht gedacht. Aber nö, war super. Absolut. Ja, bei mir hatte ich ja das Problem, ich konnte nicht sofort essen. Das wollte nicht drin bleiben. Aber wir hatten ja jetzt auch ein bisschen noch draußen geredet, geschnackt, bevor es zum Essen ging. Ich glaube, das hat auch geholfen, ne? Ja, das stimmt. Ne? Wir haben ja auch nicht gleich sofort danach was gegessen. Eben, wir sind ja noch erstmal wieder hierher gefahren und noch zwei verabschiedet. Dann haben wir noch den einen an den Freund von Petra verabschiedet, der ja mit sie, die mitgesprungen ist, ja. Aber wie gesagt, da war ja echt eine Menge Zeit zwischen mit dem Essen, ja. Nee, aber deswegen ging das wahrscheinlich gut runter. Ja. Hast du im Flugzeug irgendwelche Gedanken gehabt, zwecks deine Tochter, weil die ja unten gewartet hat? War das komisch für dich? Ja, ein bisschen, aber so große Gedanken habe ich nicht gemacht. Ich habe nur Gedanken gemacht, oh, jetzt musst du gleich rausspringen und das machst du jetzt einfach. So, ne? Ich wusste ja durch drei vor mir, dass eben eigentlich auch nicht wirklich was passieren kann und ich unten noch wieder landen werde. Ja. Na, also habe ich mir nicht wenig. Also habe ich da echt weniger Gedanken drum gehabt. Ja, die meisten sagen ja, man kommt immer runter, egal wie. Genau, so wie die Babys rauskommen, egal wie. Ja, das stimmt natürlich. Ja, bei den einen mehr gut, beim anderen weniger gut. Es war auf jeden Fall wieder spannend zuzugucken. Ich hatte auch beim ersten Flieger, der losging, zittrige Beine, so das Gefühl, als wäre ich gerade gesprungen. Ne, also nicht ganz so zittrig, weil da waren die mehr Pudding als heute. Und das hat sich auch wieder gelegt. Also ich war fast genauso aufgeregt wie du es. Ja, ja, wie gesagt, zu den Beinen auch im Flugzeug, bevor wir rausgesprungen sind, habe ich so ein bisschen wackelig. Und daher, wo wir dann gelandet sind, das Laufen, weil wir sind ja dann zum Auto gelaufen, was uns abgeholt hat. Und da war das auch ganz schön komisch, dann wieder die Beine zu bewegen, so, ne, weil man das im freien Fall und im Flug ja nicht, da hat man einfach nur rausgeguckt und ja, erstmal beim freien Fall, man sieht ja nur den Boden, und dann den ganzen Wind im Gesicht, und dann geht ja der Fallschirm auf, und dann genießt man ja eigentlich nur noch die Aussicht. Dann schwenkt er zwar noch ein paar Mal, aber man genießt ja mehr die Aussicht und denkt gar nicht an den Körper. So, und wenn man dann landet und auf einmal die Beine wieder bewegen muss, das war schon ein ganz komisches Gefühl, ja. Du hast gerade das Schwenken angesprochen. Mein Magen hat da immer so einen kleinen Hüpfer gemacht. Ging's dir da ähnlich oder hast du es gar nicht gemerkt? Doch, ich hab's gemerkt, aber ich habe das nachher dann versucht, ein bisschen auszublenden. Das hat auch geklappt. Also daher war's gut. Ich konnte das nicht ausblenden. Ich hatte drum gebeten, dass die Kurven langsamer genommen werden. Nö, das ging eigentlich nachher. Das erste Mal war auch komisch, ne, beim Schwenken, aber nachher ging das. Ja, ich habe, wie gesagt, nur noch versucht, die Aussicht zu genießen. Seid ihr eigentlich direkt in einem Feld gelandet oder auf einer leeren Wiese? Nee, richtig auf dem gerade frisch abgeernteten Maisacker muss das gewesen sein. Absolut. Und zwar neben dann hier dieser Weg zum, also in Langenberg, ne? Also dieser Weg dann quasi. Ja. Und dahinter ist ja die Schnellstraßen. Da sind auch ein paar mehr gelandet. Ja. Du bist aber stehend gelandet, ne? Nee, ich bin auf dem Popo gelandet. Ah, ja. Weil Petra ist, glaube ich, auf die Knie. Das war, glaube ich, nicht so schön. Nee, das kann ich mir auch vorstellen. Wie gesagt, wo wir gelandet sind, habe ich nur den Rums auf dem Po gemerkt und ja, ich hatte, wie gesagt, immer noch das Adrenalin und so, das wahrscheinlich. Ich merke das für ein bisschen nur, aber das ist jetzt nicht so unbedingt. Wurde denn gar nicht abgesprochen, ob ihr stehend oder sitzend landet? Doch, das haben wir vorab gesprochen. Und das war auch so, dass er gesagt hatte, weil er ist 95 Kilo und wenn wir da im Stehen gelandet wären, dann wäre er wahrscheinlich vorne über und dann wäre er auf mich drauf. Und deswegen haben wir vorab gesprochen, dass wir eben auf dem Popo landen werden. Okay, sicherheitshalber. Richtig, bevor mir noch was passiert. Möchtest du über den Tandemsprung noch irgendwas erzählen? Ja, wie gesagt, ich kann das nur empfehlen. Ich werde es auch irgendwann mal wieder machen, definitiv. Und dann werde ich beim Rausspringen die Augen auflassen, nicht zu machen. Also das werde ich auch mal probieren, weil eigentlich braucht man davor gar keine Angst haben. Na, man ist zwar klar erstmal schissig, aber wenn man das erstmal gemacht hat, ich glaube, da macht man nächstes Mal auch die Augen auf und ist nicht so schissig drauf. Ja. Okay. Ja. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße alle, die mich kennen. Und meine Tochter habe ich ganz doll lieb. Hallo. Es könnte sein, dass man bei der Aufnahme bisschen Hall hört. Das kommt davon, dass ich das erste draußen aufgenommen habe mit ein bisschen Wind. Deswegen bin ich dann rein. Aber das dadurch, dass es ein Neubauhaus ist, ohne Möbel drinne, bei der Aufnahme beim Testen habe ich es nicht gehört. Aber jetzt am Computer hört man den Hall sehr. Und ich weiß nicht genau, wie man das wegbekommt. Mal schauen, was Auphonic da zaubert. Das war der Tipp, den ich bekommen habe dafür. Dann habe ich noch einen Audiokommentar bekommen von Gerard, Gerards Welt. Und dieser hat auch die Verlosung des Honigs gewonnen. Hehe, Glückwünsche, Ra. Denn Audiokommentare bevorzuge ich natürlich. Da der ja auch schön lang war und über das letzte Thema ging. Da möchte ich dir noch einen Tipp geben. Wenn du dir eine Stickmaschine aussuchst, informier dich vorher und überleg, was du möchtest. Meine zum Beispiel ist nicht für Massenproduktion geeignet. Nach viermal dem gleichen Motiv fängt die an zu streiken und den Unterfaden hochzuholen. Ich muss dann immer mal, wenn ich zwei, dreimal dasselbe gestickt habe, auch mal Schrift sticken, damit das wieder perfekter aussieht. Das merke ich nämlich gerade bei einem Projekt. Da kann man nicht so viele am Tag machen. Aber es gibt auch Maschinen, die können ganz viel machen. Die sind dann eher, ja, für gewerbliche Zwecke geeignet. Und da ich eigentlich dachte, ich mache nur recht wenig, nur mal einen Namen auf den Pullover, Sweetjacke sticken oder so, dachte ich, reicht die vollkommen. Die ist auch sehr gut und auch das Digitizer Junior, was dabei ist, finde ich, ist für mich ausreichend. Nur für halt größere Projekte, wenn man ganz viele gleiche macht, ist die ein wenig zickig, zumindest bei mir. Ich habe das Talent halt, jede Maschine zickig zu kriegen. So, dann kommt jetzt einmal das Audiokommentar von Gerard. Viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Marlies, auch dir möchte ich ein kurzes Audiokommentar zukommen lassen. Erstmal möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken für das nette Buch, was du mir geschickt hast, das Harry Potter Buch, damit ich ein bisschen mehr Englisch lernen kann, damit ich das auch mit meinem Hobby, dem Coinern, vielleicht nicht mehr so schwer habe. Auf der anderen Seite möchte ich mich auch nochmal recht herzlich bedanken für die Folge über diese Stickmaschine. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hört zwar jetzt albern an für einen Mann vielleicht, aber ich fand das super interessant, weil bei mir dreht sich auch darum, ich habe ziemlich viel mit dem Sticken zu tun, was unsere Dart-Trikots angeht. Und da fand ich es mal sehr, sehr interessant, weil ich bin auch schon seit längerem am Spekulieren, mir mal so eine Maschine zuzulegen, weil ich das Ganze eigentlich doch schon sehr interessant finde. Danke, dass du mir das was näher gebracht hast und auf was man so achten muss. Hoffe noch auf viele weitere Folgen von dir und tschö. Das Wochenende vor dem Fallschirmspringen, also am 10. September, war ein Geocaching-Event, das Petou. Ein Geocaching-Event ist halt ein Treffen, wo viele Geocacher hinkommen, sich in ein Logbuch eintragen, beisammen sitzen, schnacken, vielleicht was essen oder irgendwas machen, Coins anschauen. Das kommt immer aufs Event an. Das Petou ist ein Flensburg-Event, das alle 3 Monate kommt. Immer mit anderen Ownern, denn die werden ausgelost. Also anfangs gab es 2 T-Shirts, ein rosanes, hellblaues, wurde dann verteilt. Da wusste man vorher nicht, wer das wird. Jetzt ist es ein bisschen anders, ist so ein bisschen abgesprochener vorher. Es war früher immer eine sehr große Ehre, wenn man ausgesucht wurde für ein Event. Es sollten auch wirklich nur Flensburger dann sein. Jetzt wird es immer mal ein bisschen anders gemacht, ausgedehnter. Wir hatten jetzt auch schon dänische Owner, das fand ich auch nicht schlecht. Dann kommt man auch mal woanders hin. Also es war auch in Flensburg natürlich, weil das Petou gehört dahin. Aber halt mal eine andere Location. Aber dieses Petou war wieder ein klassisches Flensburger Petou auf dem Schiff, auf der Gesine. Es wurde Buffet von uns Geocachern gestellt. Also wir hatten zum Beispiel Donuts mit, andere hatten Kuchen mit und ja, Frikadellen. Es sollten halt Fingerfood-Sachen mitgebracht werden und ja, ich glaube, das meiste war nachher auch leer. War halt ganz viel. Was man nicht vorher wusste, war, dass in Flensburg am Hafen, an der Hafenspitze halt auch was stattfindet. Rock for Peace, ein Rockkonzert für den Frieden. Die Musik konnte man auf dem Schiff, wenn man draußen stand, saß, auch gut hören. Teilweise gute Musik, teilweise dachte man, oh Gott, was ist das denn? Und wir sind ja vorher auch am Hafen rumgelaufen mit den Five Fingers Shoes, so ein bisschen spazieren und Pokémons fangen. Haben halt geguckt und gehört und teilweise die Ohren zugehalten, weil es gar nicht so schön war und teilweise konnte man das wirklich hören. Ich glaube, das war auch kostenlos, war trotzdem ein bisschen abgeschirmt, dass nicht jeder so hinstürmen konnte zur Bühne. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, was da so die Wochen dazwischen kam. Eigentlich hätte ich euch auch noch länger zappeln lassen, aber der Sönke vom Caravan-Podcast wollte gerne wieder was hören. Die haben auch endlich wieder eine neue Folge rausgebracht, die konnte ich inzwischen auch hören. Habe ich mich sehr gefreut, da habe ich nämlich auch drauf gewartet. dann in den Ferien kam nichts, was ich schade fand, weil man dann ja gerne auch mal was hören möchte, was ich aber vollkommen verstehe, dass man da dann keine postet, weil man ja den Urlaub genießen möchte und nicht noch irgendwelche Folgen aufnehmen möchte. Also lasst euch nicht von mir hetzen, auch wenn ich zwischendurch mal nachfrage. Das ist einfach halt Interesse und Neugier halber von mir. Aber jeder macht es so, wie er es möchte und kann. War auch wieder schön zu hören. Ich glaube, andere neue Podcasts, Gerard's World ist einer, den ich neu im Podcatcher habe. Sonst ist es wie gehabt. Wobei ich im Moment absolut nicht wirklich zum Hören zukomme. Ich hinke hinterher. Face of Death habe ich jetzt, glaube ich, auch die letzte Folge endlich mal gehört. Aber zum Rätseln komme ich im Moment überhaupt nicht. Ich bin halt noch so vertieft in meinen Stickarbeit. Ersticken ein paar Stück und dann nähen. Kleine Beutelchen. Wofür, wieso, weshalb, warum, das kommt später. Es könnte ja sein, dass jemand zuhört. Und dann möchte ich die Überraschung vorweg nicht verderben. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das ankommt, ob das gut ankommt oder weniger gut. Jedes Beutelchen ist individuell, genauso wie der Inhalt individuell sein wird, obwohl es eigentlich das gleiche ist. Naja, ich möchte halt nichts verraten. Ich habe schon eigentlich viel zu viel verraten. Gut, dann mache ich den Adressat fertig für den Honig, für den Nirvis Honig. Bin mal gespannt, wie das gefällt. Kann man ja schön in ein Glas der Wahl reinpacken, den Honig. Und es ist halt Sommerhonig, da weiß man auch noch nicht, wie er anderen schmeckt. Ein Frühlingshonig, der schmeckt uns selber ganz gut und anderen, so wie wir gehört haben, auch. Aber das ist auch immer eine Geschmackssache. Es kann sein, ne, dass der uns super gut schmeckt und anderen wieder überhaupt nicht. Also gibt ja auch eher kräftigen, herben Honig, den einige mögen und ich eher nicht. Was mich wundert, ist, wie unterschiedlich die Konsistenz ist. Ich war ja jetzt beim Interview bei meiner Nichte, die haben den Honig von uns, haben wir schön nach dem Interview oder zwischen dem Interview nach dem Fallschirmspringen zuschauen halt Mittagessen gehabt, Brötchen und Kuchen. Und da habe ich natürlich auch unseren Honig genommen und der war nicht so fest wie bei manch anderen. Also man konnte ihn super gut noch aufs Brötchen schmieren, ohne irgendwie erwärmen zu müssen. Und andere haben das Problem, dass sie ihn schon mal weicher machen müssen, also warm machen, bis zu 40 Grad, damit er wieder streichzart ist. Und da war es kein Problem. Also ist ganz komisch. Kommt wohl auch auf die Lagerung an, wie jeder das lagert. Bei denen war das recht schön warm. Also auch nicht saunamäßig, aber die Lagerung war halt super, dass der Honig ja gleich aufs Brötchen konnte. Da habe ich natürlich auch gesagt, oh, der Honig war das Beste. Da wurde gleich gesagt, oh, Eigenlob stinkt. Naja, ist ja nicht unbedingt meiner, ist ja hauptsächlich erstmal der Honig von meinem Mann und dann finde ich, darf man da auch Lob verteilen, finde ich. Das war's dann erstmal wieder für heute. Ich hoffe, es gefällt euch. Okay, dann vielen Dank und dann sagen wir tschüss. Tschüss.